bestes Pferd, braucht keine Zügel, es läuft auch so nach Idaho. Es kennt den Weg nach Walla Walla und nach den Falls von Idaho. Run, run, run, runny, oh sun, sun, sunny, so fun, fun, funny ist dieser Trip. Sun, sun, sunny, so fun, fun, funny is this a trip. Sun, sun, sunny, so fun, fun, funny is this a trip. Oh, werd er sie finden, um mir zu sagen, ich hab dich lieb. Sein bestes Pferd braucht keine Zügel, es trägt auch so im Wald hinaus. Noch eines Tages bringt es ihn wieder vom wilden Leben zurück nach Haus. Run, run, run, runny, oh sun, sun, sunny, so fun, fun, funny is this a rit. Oh, wird er sie finden, denn seine Sehnsucht lädt immer mit. Run, run, run, runny, oh sun, sun, sunny.